Erster Gott schickte den Propheten Nathan zu David. Nathan erzählte ihm eine Geschichte. In einer Stadt lebten zwei Männer. Einer war reich und einer war arm. Zweiter, der reiche Mann, hatte sehr viele Schafe und Rinder. Dritter, der arme Mann, hatte nur ein kleines Lamm. Er kaufte es und zog es auf. Es lebte bei ihm und seinen Kindern. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher. Vierter, ein Gast kam zu dem reichen Mann. Der reiche Mann wollte kein eigenes Tier schlachten. Er nahm das Lamm des armen Mannes. Er kochte es für seinen Gast. Fünfter, David wurde sehr wütend über den reichen Mann. Er sagte zu Nathan: So wahr Gott lebt, dieser Mann muss sterben. Sechster, er muss das Lamm 7-mal bezahlen. Er hat das getan und hatte kein Mitleid. Siebter, Nathan sagte zu David: Du bist dieser Mann. Gott sagt: Ich habe dich zum König gemacht. Ich habe dich vor Saul gerettet. Achter, ich gab dir das Haus deines Herrn. Ich gab dir die Frauen deines Herrn. Ich gab dir Israel und Juda. Wenn das zu wenig wäre, hätte ich dir mehr gegeben. Neunter, warum hast du Gottes Wort missachtet? Du hast Uria mit dem Schwert getötet. Du hast seine Frau genommen. Die Ammoniter haben ihn für dich getötet. Zehnter, jetzt wird das Schwert immer in deinem Haus sein. Du hast mich verachtet. Du hast die Frau von Uria genommen. Elfter, Gott sagt: Ich bringe Unglück über dein Haus. Ich nehme deine Frauen vor deinen Augen weg. Ein anderer Mann wird bei ihnen liegen. Zwölfter, du hast es heimlich getan. Aber ich tue das vor ganz Israel in der Sonne. Dreizehnter, David sagte zu Nathan: Ich habe gegen Gott gesündigt. Nathan sagte: Gott vergibt dir deine Sünde. Du wirst nicht sterben. Vierzehnter, aber du hast Gott verachtet. Darum wird dein Sohn sterben. Fünfzehnter, Nathan ging nach Hause. Gott ließ das Kind von David und Bathseba krank werden. Sechzehnter, David betete zu Gott für das Kind. Er aß nichts und lag nachts auf dem Boden. Siebzehnter, die Diener wollten ihn aufheben. Aber er wollte nicht aufstehen. Er aß auch nichts mit ihnen. Achtzehnter, am siebten Tag starb das Kind. Die Diener hatten Angst. Sie wollten es David nicht sagen. Sie dachten, er wird sich etwas antun. Neunzehnter, David sah seine Diener flüstern. Er merkte, das Kind ist tot. Er fragte: Ist das Kind tot? Sie sagten: Ja. Zwanzigster, David stand vom Boden auf. Er wusch sich und zog neue Kleider an. Er ging in Gottes Haus und betete. Dann ging er nach Hause und aß. 21. Seine Diener fragten ihn: Warum tust du das? Als das Kind lebte, hast du geweint und nichts gegessen. Jetzt ist es tot und du isst. 22. Er sagte: Als das Kind lebte, habe ich geweint und nichts gegessen. Ich dachte, vielleicht hat Gott Mitleid und das Kind bleibt am Leben. 23. Jetzt ist es tot. Warum soll ich nichts essen? Kann ich es zurückholen? Ich werde zu ihm gehen, aber es kommt nicht zu mir. 24. David tröstete seine Frau Bathseba. Er schlief bei ihr. Sie bekam einen Sohn und nannte ihn Salomo. Gott liebte ihn. 25. Gott schickte Nathan. Nathan nannte den Jungen Jedidjah. Das bedeutet, von Gott geliebt. 26. Job kämpfte gegen die Stadt Rabba. Er eroberte einen Teil der Stadt. 27. Job schickte Boten zu David. Er sagte: Ich habe gegen Rabba gekämpft. Ich habe die Wasserstadt erobert. 28. Sammle jetzt den Rest der Soldaten. Belagere die Stadt und nimm sie ein. Sonst nehme ich sie ein und sie bekommt meinen Namen. 29. David sammelte alle Soldaten. Er zog nach Rabba. Er kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein. 30. Er nahm dem König die Krone weg. Sie war aus Gold und hatte Edelsteine. David setzte sich die Krone auf. Er nahm viel Beute aus der Stadt mit. 31. Er führte die Leute aus der Stadt weg. Er ließ sie hart arbeiten. Das tat er mit allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David nach Jerusalem zurück.